Mond scheint in mein Kämmerlein, ganz heimlich, still und sacht. Mein Liebling, gute Nacht, gute Nacht. Warum kannst du nicht bei mir sein? Die Liebe ist erwacht. Mein Liebchen, gute Nacht, gute Nacht. Es spielt der Abendwind so zärtlich mit der Gartentür. Und wenn die Bäume rauschen, träume ich so schön von dir. Der Mond scheint in mein Kämmerlein, ganz heimlich still. Nacht, mein Liebling, gute Nacht.